zu bieten, dem Feind die Stirn zu bieten. Denn es ging um Volkserhalt, ein Kampf ums nackte Überleben, ums Überleben. Wir haben gekämpft, ohne aufzugeben, bis zuletzt. Widerstand geleistet von Berlin bis Budapest. Als Brüder im Geiste für Freiheit und Nation gedenken wir heute feierlich der Geierdivision. Bis heute besteht Freiheit, sang ein Drang, der nie vergeht. Die Helden von Mainz sind das Leitbild für uns. Wie vor Jahren sind wir heute gern ein europäischer Bund. Feind, haben Sie sich nicht gescheut, dem Feind die Stirn zu bieten, dem Feind die Stirn zu bieten. Es ging um Volkserhalt, ein Kampf ums nackte Überleben, ums Überleben. Wir haben gekämpft, ohne aufzugeben, bis zuletzt. Widerstand geleistet von Berlin bis Budapest. Als Brüder im Geiste für Freiheit und Nation gedenken wir heute feierlich der Geierdivision. Sie haben gekämpft, ohne aufzugeben, bis zuletzt. Widerstand geleistet von Berlin bis Budapest. Als Brüder im Geiste für Freiheit und Nation.